Abschnitt 55 von Interessante Kriminalprozesse Teil 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Awai im Mai 2021. Interessante Kriminalprozesse Teil 2 von Hugo Friedländer. Abschnitt 55. Graf Gisbert von Wolf Metternich. Teil 6. Hierauf wurde der Untersuchungsrichter Landrichter Dr. Dreist als Zeuge vernommen. Vorsitzender. Der Angeklagte behauptet, dass sie von dem Justizminister die Anweisung erhalten hätten, die Voruntersuchung gegen den Angeklagten, soweit er in der Stallmann-Affäre in Frage kommt, noch nicht zu schließen. Zeuge. Eine derartige Verfügung ist nicht ergangen, es ist dies völlig ausgeschlossen. Ich selbst habe seinerzeit, als ich die Fälle des Kreditbetruges genügend aufgeklärt, dagegen die Falschspielfälle für nicht aufgeklärt hielt, diese Verfahren voneinander getrennt. Als ich seinerzeit die Nachricht erhielt, dass der Baron Korfkönig alias Stallmann in Kalkutta festgenommen sei, habe ich zu dem Angeklagten geäußert, ich werde, sobald ich die amtliche Nachricht erhalte, dass Stallmann nicht ausgeliefert werde, sofort die Voruntersuchung schließen. Als ich dann die amtliche Nachricht erhielt, Stallmann werde nicht ausgeliefert, ließ sich bald darauf der Angeklagte vorführen und erinnerte mich an jenes Versprechen. Ich äußerte in verbindlicher Form, dass es mir leid tue, augenblicklich nicht die Voruntersuchung schließen zu können, da ich aufgrund eines Ersuchens des Justizministers erst noch weitere Maßregeln vorzunehmen hätte. Ich hatte gar keine Bedenken, dies dem Angeklagten mitzuteilen. Außerdem konnten die Verteidiger jeden Augenblick Einsicht in die Akten nehmen. Vorsitzender. Eine direkte Anweisung, die Voruntersuchung nicht zu schließen, haben Sie also nicht erhalten. Zeuge. Nein. Der Herr Justizminister hatte keinerlei Kenntnis über den ganzen Stand der Sache. Er konnte gar nicht wissen, ob ich die Absicht hatte, die Voruntersuchung zu schließen oder nicht. Der Herr Justizminister konnte also auch gar nicht eine Anweisung geben, die Voruntersuchung nicht zu schließen. In den gesamten Akten befindet sich kein Schriftstück, welches eine von dem Justizminister ausgehende Anweisung, die von ihm unterschrieben ist, enthält. Die vorliegende Angelegenheit ist nach keiner Richtung hin anders behandelt worden als jede andere Auslieferungssache, in denen diplomatische Verhandlungen mit Hilfe des Justizministers und des Auswärtigen Amts notwendig sind. Auf Antrag des Angeklagten wurde hierauf die Anweisung verlesen, unter Weglassung der Orte und Namen, da deren Bekanntgabe, wie der Untersuchungsrichter erklärte, die Verfolgung des Stallmann sehr erschweren würde. Staatsanwaltsrat Porzelt zu Landrichter Dr. Dreist: Ist Ihnen etwas davon bekannt, dass der Angeklagte während der Untersuchungshaft Versuche unternommen hat, Zeugen zu beeinflussen? Zeuge: Jawohl. Diese Sache liegt sehr weit zurück. Ich besinne mich, dass der Angeklagte, während er sich in der Charité befand, Versuche gemacht hat, Briefe an seine Ehefrau meiner Kenntnis zu entziehen. Er soll die Briefe durch einen Charité-Wärter und die Verwandte eines anderen Patienten hinausgeschmuggelt haben. Staatsanwaltsrat Porzelt: Ist Ihnen bekannt, dass der Angeklagte in einem dieser Briefe seine Frau ersucht hat, nichts davon zu erwähnen, dass er es gewusst habe, dass sie Geld von einem gewissen Herzfelder, mit dem sie, Angeklagter, höchst erregt, dazwischenrufend, das ist nicht wahr, das ist eine ganz gemeine Lüge. Vorsitzender, wir wollen doch auf diese Sache hier nicht näher eingehen. Allem Anschein nach wollte der Angeklagte, dass deine Ehefrau nichts aussagen sollte, was den Verdacht der Geisteskrankheit aufkommen lassen könnte. Angeklagter, jawohl, nur das wollte ich, nichts anderes. Ich habe damit die Zeugin nicht günstig, sondern ungünstig für mich beeinflussen wollen. Kriminalkommissar Krüger. Meine Aussage setzt sich zusammen, erstens aus den Angaben, die der Zeuge Pauli mir selbst gemacht hat, zweitens aus persönlichen Feststellungen, drittens aus Feststellungen aus anderen Akten. Als ich Pauli 1908 in einer anderen Sache vernahm, ergab sich, dass er nicht über großes Vermögen verfügte und außerstande war, Geld zu verleihen. Es handelte sich damals um Vermittlung von Titeln, Orden und Würden. Im Adressbuch von 1911 steht er als Generalmajor AD, ohne jeden erläuternden Zusatz verzeichnet. Gelegentlich einer Durchsuchung, die vor einigen Monaten in einer hannoverschen Sache bei dem Zeugen vorgenommen wurde, wurden Briefe und Papiere gefunden, aus denen sich ergab, dass der Zeuge in großem Umfange sich mit der Vermittlung von Orden, Titeln und Würden beschäftigte, nicht nur in Berlin, sondern auch in München. Dort schwebte eine derartige Sache, bei der sich der Angeklagte an die Fürstin von Liefen, die die Heiratsvermittlerin Anna Wolf ist, gewendet hatte. Staatsanwalt: Ich wollte nur beweisen, dass der Zeuge nicht Generalmajor, sondern nur Major AD ist und sich mit Ordens- und Heiratsvermittlungen beschäftigt. Zeuge Pauli: Ich habe für Titel- und Heiratssachen niemals einen Pfennig erhalten, das kann ich beschwören. Vorsitzender: Sie haben sich doch aber Geld versprechen lassen und Sie behaupten, niemals etwas bekommen zu haben? Zeuge: I, Gott bewahre! Rechtsanwalt Dr. Alsberg: Ist es denn eine Schande, wenn man preußischer Major AD ist und wenn man, um sein Leben zu fristen, im Nebenamt etwas tut, was Persönlichkeiten machen, die sich in den höchsten Stellungen befinden? Wenn diese Persönlichkeiten auch zumeist kein Geld dafür nehmen, so haben sie doch in anderer Form Vorteil davon. Dass man diesen Zeugen, weil er Orden verschafft haben soll, der Unglaubwürdigkeit zeigt, ist bezeichnend für die Art, wie die Zeugen der Verteidigung hier behandelt werden. Zeuge Pauli: Ich könnte viele hochstehende Personen nennen, die auch Titel und Orden vermitteln, wenn die Betreffenden Geld für wohltätige Zwecke geben. Staatsanwalt: Ich wiederhole, es kam mir nur darauf an, das Ansehen und die Stellung des Zeugen in das rechte Licht zu setzen. Zeuge Pauli, sehr erregt, schrie: Wer hat Ihnen das alles gesagt? Das ist eine Lüge. Das sind ja Redensarten. Zu mir kommen viele Leute, die etwas wollen. Vorsitzender: Können Sie beschwören, dass Sie für Ordens- und Heiratsvermittlungen niemals Geld erhalten haben? Zeuge: Was soll ich schwören? Das gehört ja gar nicht zur Sache. Vorsitzender: Sie haben nicht darüber zu befinden, was zur Sache gehört. Zeuge: Ich habe nie Geld genommen. Versprochen hat man mir viel, aber nicht gehalten. Staatsanwalt: Es wird behauptet, dass der Zeuge Pauli alles versetzt hat, bis auf das, was er am Leibe trägt. Die Pflegerin des Zeugen rief empört dazwischen: Das ist nicht wahr! Rechtsanwalt Dr. Jaffe: Ich stelle fest, dass gegen Entlastungszeugen alles Mögliche vorgebracht wird, nicht aber gegen Belastungszeugen. Vorsitzender: Ich bitte, solche Insinuationen zu unterlassen. Rechtsanwalt Dr. Jaffe: Ist es dem Zeugen, Kriminalkommissar Krüger, bekannt, dass Leute wie der Duc de la Chantrée oft große Blender sind? Ist es richtig, dass dieser Herr Mitglied des Traveller Clubs war und dass dieser Club ein solches Ansehen genießt, dass der Kaiser diesem Club ein Begrüßungstelegramm gesandt hat? Zeuge Kriminalkommissar Krüger: Das ist mir bekannt. Rechtsanwalt Dr. Alsberg: Es gelang also dem genannten Herrn, die hohen Herren so zu täuschen, dass er selbst Mitbegründer des Clubs werden konnte. Der Staatsanwalt kam alsdann auf die Bemerkung des Angeklagten zurück, dass ihm der Falschspieler, Baron von Korfkönig, alias Stallmann, von einem Gardeoffizier im königlichen Schloss vorgestellt worden sei. Aus einer Auskunft des königlichen Oberhofmarschallamts und des Oberzeremonienmeisters sei zu ersehen, dass der Angeklagte nicht auf der Liste der zu den Hoffestlichkeiten einzuladenden Persönlichkeiten stehe. Angeklagter: Das habe ich gar nicht behauptet. Ich habe einen Gardeoffizier der Schlosswache besucht. Darauf bezog sich meine Bemerkung. Staatsanwalt: Da könnte ja jeder, der 50 Pfennig für Besichtigung des königlichen Schlosses erlegt, sagen, es ist mir dieser und jener im königlichen Schloss vorgestellt worden. Angeklagter: Bei mir ist es doch etwas anderes als mit irgendeinem Müller oder Schulze. Es wäre mir ein leichtes gewesen, Einladungen zu den Hoffestlichkeiten zu erhalten. Ich habe aber darauf verzichtet, weil ich keine Lust empfand, im königlichen Schloss 3 Stunden herumzustehen und zu dienen. Rechtsanwalt Dr. Jaffe: Kann der Zeuge, Kriminalkommissar Krüger, bestätigen, dass Automobilgeschäfte, wie ein solches dem Angeklagten zur Last gelegt wird, bei Kavalieren gang und gäbe sind? Kriminalkommissar Krüger: Jawohl. Früher machten Geldbedürftige sogenannte Kavaliere derartige Geschäfte mit Pferden und Wagen. Heute verschaffen Sie sich durch Lombardierung von Automobilen Geld. Staatsanwalt: Herr Zeuge Pauli, wären Sie überhaupt in der Lage gewesen, dem Angeklagten Geld zu leihen? Zeuge: Ich bitte, mich doch zu entlassen, ich halte das nicht mehr aus. Der Staatsanwalt erzählt immer Sachen, von denen er keine Ahnung hat. Staatsanwalt: Ich beantrage gegen den Zeugen Pauli, der gegen mich den Vorwurf der Lüge erhoben hat, eine Ungebührstrafe von 50 Mark. Vorsitzender: Herr Zeuge, wollen Sie sich wegen des Ausdrucks Lüge entschuldigen? Zeuge Pauli: Na, dann sage ich Unwahrheit. Heiterkeit. Rechtsanwalt Dr. Jaffe: Ich stelle fest, dass die Befragung nach den finanziellen Verhältnissen der Frau Wertheim der Verteidigung abgelehnt worden war. Angeklagter: Das wollen unparteiische Richter sein. Das ist preußische Gerechtigkeit. Die Anträge der Verteidigung werden immer abgelehnt, die des Staatsanwaltes aber angenommen. Nach kurzer Beratung beschloss der Gerichtshof, die Anträge der Verteidigung auf Ladung der Herren von Mirbach, René und so weiter abzulehnen. Gegen den Zeugen Pauli wird eine Ungebührstrafe von 24 Stunden Haft festgesetzt. Diese soll vorläufig nicht vollstreckt werden. Zeuge Pauli: Wofür soll ich denn bestraft werden? Wollen Sie das zurücknehmen, was in der Zeitung stand? Ich verurteile Sie dafür zu 1.500 Mark Geldstrafe. Zeuge Pauli verließ empört den Saal. Das Gericht hat ferner beschlossen, den Angeklagten wegen seiner Äußerung, das wollen unparteiische Richter sein, da er Untersuchungsgefangener ist, in eine Disziplinarstrafe von Kostbeschränkung auf Wasser und Brot auf 48 Stunden zu nehmen. Angeklagter, mit erhobener Stimme: Meinetwegen 100 Stunden Wasser und Brot, meinetwegen auch Kopf ab. Die Richter sind von mir moralisch gerichtet, die Öffentlichkeit wird mir Recht geben. Alles kann man in Preußen denn doch noch nicht knechten. Im Übrigen will ich jetzt essen und verlange eine Pause. Es folgte eine kurze Mittagspause. In der Nachmittagssitzung erbat sich der Angeklagte das Wort zu folgender Erklärung: Ich protestiere gegen die 48 Stunden Disziplinarstrafe. Das Gericht hat nur das Recht, entweder eine Geldstrafe oder eine Haftstrafe zu verhängen. Ich habe die Bemerkung, das wollen unparteiische Richter sein, lediglich zu meinem Anwalt getan. Ich werde doch wohl meinen Anwalt noch meine innere Überzeugung ausdrücken können. Vorsitzender: Ich habe selbst jene Äußerung gehört. Außerdem will ich Ihnen mitteilen, dass Ihnen gegen die Verhängung der Ordnungsstrafe das Beschwerderecht zusteht. Rechtsanwalt Dr. Alsberg: Ich bitte den Gerichtshof, mir mitteilen zu wollen, aufgrund welchen Gesetzes das Gericht die Strafe verhängt hat. Nach § 179 der Gerichtsverfassung ist das Gericht nicht befugt, eine derartige Strafe zu verhängen. Der Angeklagte hat jene Äußerung als Angeklagter in der Sitzung getan und nicht als Untersuchungsgefangener. Vorsitzender: Das Gericht verweist nochmals auf den Weg der Beschwerde. Rechtsanwalt Dr. Alsberg: Wenn das Gericht die Ordnungsstrafe in der Sitzung erlässt, dann muss es auch eine Beweisaufnahme hierüber zulassen. Ich beantrage deshalb, den anwesenden Oberarzt Dr. Forster zu vernehmen, dass der Angeklagte, wenn er in Erregung gerät, Sachen sagt, über deren Tragweite er sich nicht im geringsten klar ist. Vorsitzender: Das Gericht lehnt auch diesen Antrag ab und verweist nochmals auf den Weg der Beschwerde. Angeklagter, halblaut: Natürlich, abgelehnt, das konnte ich vorher sagen, das ist auch eine Gerechtigkeit. Hierauf wurde Oberleutnant von Vetter als Zeuge vernommen. Er entschuldigte sich, dass er nicht in Uniform erscheine, und gab als Grund an, dass ihn erst gestern Abend die telegrafische Vorladung erreicht habe und er in aller Eile von Mainz hierher habe eilen müssen. Staatsanwaltsrat Porzelt zum Zeugen: Sie haben hier bekundet, dass Sie nicht die Absicht gehabt haben, Frau Dolly Landsberger zu heiraten, dass Sie dies auch zu erkennen gegeben und dem Angeklagten erklärt haben, Sie hätten nicht die Absicht, Frau Dolly zu heiraten. Nach dem neuesten, auch Ihnen wohlbekannten Zeitungsartikel mit Behauptungen des Herrn Wolf Wertheim, scheint es mir doch so, als ob Sie Ihre Aussage in einigen Punkten wesentlich abändern müssten. Das bezieht sich beispielsweise auch auf Ihre Angabe über die Ihnen geschenkte Tabatiere. Ich habe den Eindruck, dass Sie doch recht wesentliche Punkte bei Ihrer Aussage verschwiegen haben. Wie oft sind Sie bei Wertheims gewesen? War es nicht täglich 2 bis 3 Mal? Zeuge: Ich bin recht oft da gewesen. Staatsanwaltsrat Porzelt: War nicht Ihr Verkehr dort recht intim? Zeuge: Ich glaube wohl, bei der Tochter hat die Meinung geherrscht, dass ich als Bewerber im Hause verkehrte. Aber ich glaube, dass dies nur auf die Mutter zurückzuführen war, die das Bestreben hatte, das Kind, welches krank war, zu beruhigen. Staatsanwaltsrat Porzelt: Haben Sie nicht eine monatliche Rente von Frau Wertheim bezogen? Zeuge: Nein, nur ein Darlehen, bezüglich dessen ich noch vor nicht langer Zeit einen rein geschäftlichen Brief von Frau Wertheim erhalten habe. Ich habe 3.000 Mark und dann noch einige Raten zu 1.000 Mark erhalten. Vorsitzender: Haben Sie nicht angenommen, dass diese Hingabe des Geldes mit bestimmtem Endziel geschehen sei? Gewöhnlich werden doch Wertheims keine Darlehen geben. Zeuge: Ich glaube, es damit erklären zu können, dass ich nach der Meinung der Mutter einen guten Einfluss auf das Kind hatte. Staatsanwaltsrat Porzelt: Haben Sie sich nicht mit Frau Dolly Landsberger geduzt und ihr in Briefen Kosenamen beigelegt? Zeuge: Nicht ich habe ihr, sondern sie hat mir Kosenamen beigelegt. Staatsanwaltsrat Porzelt: Sie haben doch auch sehr wertvolle Geschenke erhalten, beispielsweise einen Pelz, eine Krawattennadel und dergleichen. Zeuge: Ich kann, wie gesagt, nur annehmen, dass alles dies mit Rücksicht auf den leidenden Zustand der Tochter geschah. Staatsanwaltsrat Porzelt: Haben Sie nicht bei Ihrer Übersiedlung nach Mainz die Wohnungsausstattung auch noch aus deren Kaufhause übernommen? Zeuge: Nein. Es kam noch zur Sprache, dass der Zeuge kaufmännischen Unterricht genommen habe. Er erklärte das damit, dass er das auch schon früher getan habe, da er auf seinen Reisen im Auslande gefunden habe, dass er in dieser Beziehung eine Lücke ausfüllen musste. Auf wiederholten Vorhalt erklärte der Zeuge nochmals, er habe nicht die Absicht gehabt, Frau Dolly zu heiraten, die Tochter mag vielleicht dieser Meinung gewesen zu sein, und diese Meinung dürfte durch Frau Wertheim genährt worden sein, obgleich diese aus einer Unterredung mit ihm das Gegenteil entnommen haben müsste. Staatsanwaltsrat Porzelt: Warum haben Sie dies alles bei Ihrer Vernehmung nicht gesagt? Zeuge: Meine Aussage habe ich gemacht, so wie ich gefragt worden war und wie ich es zur Aufklärung der Stellung des Angeklagten im Hause Wertheim für genügend erachtete. Der Angeklagte betonte nochmals, dass der Zeuge ihm von alledem nichts mitgeteilt habe. Er habe annehmen müssen, dass er, Angeklagter, der einzige Bewerber sei und finde es komisch, dass neben ihm noch zwei oder drei Bewerber bis 2 Uhr nachts mit Frau Dolly allein zusammengeblieben waren. Zeuge von Vetter: Er habe der Frau Wertheim 2 oder 3 Mal erklärt, dass er nicht heiraten wolle. Als Gerüchte über seine Verlobung laut wurden, habe er seinem Regimentskommandeur auch entsprechende Mitteilungen gemacht, ebenso anderen Leuten. Auch habe er auf einem Ball Frau Dolly offensichtlich geschnitten. Er betone nochmals, dass er keine Rente, sondern nur ein Darlehen von Frau Wertheim erhalten habe. Rechtsanwalt Dr. Alsberg: Er behaupte, dass andere Personen gleichfalls als Tafeldekorationen bei Wertheim gedient und Geld dafür bekommen haben. Mit dem jungen Thyssen sei man in gleicher Weise verfahren wie mit dem Angeklagten, indem man ihn mit Geschenken überhäufte, weil man ihn gern als Schwiegersohn haben wollte. Nach nochmaliger kurzer Vernehmung des Leutnants Rittweger und dessen Gattin über diesen Punkt verwies der Staatsanwalt auf ein Aktenstück, aus welchem hervorgehe, dass der Angeklagte Gerichtskosten zahlen sollte und Amtsrichter Graf von der Schulenburg für ihn Schritte getan habe, um ihm kleine Ratenzahlungen zu bewilligen. Der Verteidiger und der Angeklagte erwiderten, dass daran doch nichts Auffälliges sei. Der Angeklagte erklärte an der Hand einer Aufstellung, dass er an seine Lieferanten insgesamt 1.956 Mark zurückgezahlt habe. Er habe auf die Wechsel 8.300 Mark bar erhalten, auf diese habe er 4.960 Mark bezahlt. Er habe also in dem einen Jahre nur etwa 3.000 Mark für sich gebraucht. Hiervon habe er noch 900 Mark in Mai mit nach London genommen. Die Wechselleute haben ihn um 15.000 Mark betrogen. Staatsanwaltsrat Porzelt: Wie kommt es dann aber, dass immer nur ein Teil dieser Schulden bezahlt worden ist? Der Angeklagte spricht doch immer davon, dass seine Frau ein so hohes Einkommen wie die Zinsen eines Kapitals von 2 Millionen hat. Angeklagter: Ich glaube, ich habe dies schon einmal erklärt. Der Advokat Meyer Günther hat mir damals gesagt, seien Sie doch nicht verrückt, 20.000 Mark zu zahlen, wenn Sie nur 8.000 Mark bekommen haben. Auch meine Frau sagte, es wäre ein Unsinn, das Geld so aus dem Fenster zu werfen. Es ist dann ein Arrangement mit den Gläubigern versucht worden. Als ich im Mai 1910 nach London fuhr, hatten die 14 Lieferanten noch 1.863 Mark zu bekommen. Ich habe dann an Buchwald 2.400 Mark geschickt, sodass er, wenn er alle Leute bezahlt hätte, noch 600 Mark hätte übrig haben müssen. Buchwald hat aber nichts bezahlt und dies hat mich ja dann auch zu der Strafanzeige gegen ihn veranlasst. Vorsitzender: Dann wären wir ja mit allem fertig. Sind noch irgendwelche Anträge zur Beweisaufnahme zu stellen oder noch nicht erledigt? Rechtsanwalt Dr. Jaffe: Wir behalten uns eventuelle Anträge noch vor. Am 7. Verhandlungstage erbat sich das Wort Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Alsberg. Ich möchte namens der Verteidigung eine kurze Erklärung abgeben. Man hat uns vorgeworfen, dass wir eine private Erklärung des Vorsitzenden bei der Ablehnung verwertet hätten und dass wir unnötig in das Privatleben einer Zeugin eingedrungen wären. Was den ersten Punkt betrifft, so bemerke ich, dass wir aus der Konferenz mit dem Herrn Vorsitzenden lediglich den einen Punkt verwertet haben, indem wir eine offizielle Erklärung über die Stellungnahme der Kammer zu unseren Beweisanträgen erblickt haben. Der Vorsitzende wird uns zugeben müssen, dass wir von den vielen Dingen, die dabei privat gesprochen sind, auch nicht den kleinsten Punkt berührt haben. Was nun unser angebliches Eingehen auf das Privatleben von Zeugen angeht, so haben wir uns überhaupt nur mit der Zeugin Wertheim befasst. Von dem reichen Material, welches uns über die Zeugin zugetragen wurde, haben wir lediglich einige Punkte verwertet, um beweisen zu können, dass Frau Wertheim, die den Angeklagten hier in der Verhandlung schwer angegriffen hat, auch sonst Personen zu Unrecht beschuldigt hat. Vor allem aber, dass das Verhältnis zwischen Mutter und Tochter nicht so war, dass Frau Wertheim dem Gericht authentisch über Heirats- und Nichtheiratsabsichten ihrer Tochter aussagen könnte. Der Staatsanwalt hat umgekehrt mit seinen reichen Mitteln dem Privatleben jedes Entlastungszeugen nachgespürt und hat dabei Dinge zur Sprache gebracht, die mit dem Beweisthema auch nicht das Geringste zu tun haben. Vorsitzender: Bezüglich des zweiten Teils kann ich nichts sagen. Im Übrigen habe ich nie behauptet, dass es eine private Unterhaltung zwischen mir und der Verteidigung gewesen sei, die gewissermaßen keinen Zweck hatte. Es war aber eine vertrauliche, nicht bindende Besprechung, die ich gehabt, und in dieser habe ich meine Absicht, nicht die der Kammer, ausgedrückt. Es nahm alsdann das Wort zur Schuldfrage Staatsanwaltschaftsrat Dr. Porzelt. Ehe ich die einzelnen Fälle der Anklage erörtere, muss ich mich auf die ganze Prozessgeschichte einlassen. Der Angeklagte stellt es immer so dar, als ob er nur in dieser Strafsache in Untersuchungshaft genommen worden sei und als ob Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt würden, damit er verurteilt und somit verdeckt würde, dass man einen Grafen Metternich lange Zeit unschuldig in Haft gehalten habe. Nun ist aber festgestellt, dass die Sache, wegen derer der Angeklagte hauptsächlich in Untersuchungshaft sitzt, die Falschspielersache Stallmann ist, in welcher der Angeklagte doch eine verdächtige Rolle gespielt hat, im Verkehr mit Leuten, wie Stallmann und dessen Genossen sind. Allein wegen dieser Sache sitzt er in Untersuchungshaft. Während dieser Haft kamen die Betrügereien, um die es sich hier handelt, zum Vorschein. Der Untersuchungsrichter ließ sich zunächst die Zivilakten in den Fällen, in denen die Lieferanten Klage erhoben hatten, kommen, und aus diesen ergab sich dann diese Blütenlese betrügerischer Handlungen. Dieses ganze Strafverfahren spielt gegenüber der Hauptsache eine untergeordnete Rolle. Der Angeklagte kann sich nimmermehr darüber beklagen, dass er irgendwie ungerecht behandelt worden sei. Er steht der Justizverwaltung nicht anders gegenüber wie irgendein anderer Sterblicher. Er ist nicht besser und nicht schlechter wie jeder andere behandelt worden. Hierbei will ich zu der Klage des Angeklagten über seine Behandlung im Gefängnis betonen, dass er nicht deshalb disziplinarisch bestraft ist, weil er sich nicht vom Bett erhob, als der Oberaufseher kam, sondern weil er sich dem Oberaufseher gegenüber unangemessen benommen hatte. Nach meiner Meinung hätte dieser Prozess in ein oder zwei Tagen erledigt werden können. Er bietet nichts Außergewöhnliches. Es handelt sich um ganz banale Betrugshandlungen. Wenn dieser Prozess so großes Aufsehen erregt, so ist dazu seitens der Behörde nichts geschehen. Aber der Angeklagte, der alle Veranlassung gehabt hätte, im Interesse seiner Familie und seines Namens alles Aufsehen zu vermeiden, hat alles getan, um fortgesetzt Tamtam in der Presse schlagen zu lassen. Trotz des so künstlich entfachten Aufsehens hätte sich dieser Prozess wohl in dem gewöhnlichen Rahmen abgespielt, wenn nicht am ersten Tage der Verhandlung der seltsame Antrag auf Ablehnung des Gerichtshofes gekommen wäre. Ich muss diesen Antrag beleuchten, weil aus dessen Stellung doch der Schluss zu ziehen ist, dass der Angeklagte und seine Verteidiger einsahen, wie schlecht die Sache des Angeklagten stand. Schon die Stellung dieses Antrages erst in der Sitzung ist seltsam. Es ist doch gang und gäbe, dass vorher dem Gericht Gelegenheit gegeben wird, den behaupteten Sachverhalt sofort klarzustellen. Dies war umso mehr geboten, als es den Verteidigern bekannt war, dass weder dem Gericht noch mir die Akten in der Sache Stallmann bekannt waren. Aber das schadete nichts. Die Sache sollte plötzlich wie ein Blitz in die Verhandlung hineinfahren. Und so wurden dann ganz maßlose, ungerechtfertigte Angriffe gegen die Justizverwaltung erhoben. Angriffe, wie sie wohl noch niemals vorgebracht worden sind. Keiner der vorgebrachten Gründe kann auch nur im geringsten durchschlagen. Wie es um die angebliche Anweisung des Justizministers, durch die eine Beeinflussung erfolgt sein soll, bestellt ist, das ist gestern in aller Ausführlichkeit klargelegt worden. Der unerhörte Vorwurf, dass der Justizminister vorsätzlich gegen Gesetz und Vorschrift in das Verfahren eingegriffen habe, um dem Angeklagten zu schaden, muss mit aller Entschiedenheit zurückgewiesen werden. Was ist denn tatsächlich geschehen? Unsere Justizverwaltung ist in hohem Grade daran interessiert, dass ein Deutscher namens Stallmann, der in dreistester Weise zahlreiche Personen, auch Deutsche, durch Hochstapeleien geschädigt hat, festgenommen und dass die Strafbehörde seiner habhaft werde. Der Justizminister und das Auswärtige Amt haben alles in Bewegung gesetzt, um dieses Schwindlers habhaft zu werden, und dabei ist der vorgeschriebene Weg betreten worden. Der zuständige Referent für das Auslieferungsverfahren hat die darauf bezüglichen Vorschriften genau befolgt. Der Justizminister hat nichts weiter getan, als den Sachverhalt auf dem vorgeschriebenen Dienstwege dem Landgerichtspräsidenten mitzuteilen. Das ist alles. Kein irgendwie erkennbares Eingreifen in dieses Strafverfahren gegen den Angeklagten, kein Wort von Metternich. Wie man aus diesem Sachverhalt eine Anweisung zu Ungunsten des Angeklagten herauslesen kann, wie man aus diesem Vorgange, der sich nur auf die Auslieferung des Stallmann bezog, folgern kann, dass der Justizminister wider Recht und Gesetz in das Verfahren eingegriffen habe, ist mir absolut unverständlich. Wenn dies in die Welt hinausgeschrien wird, so kann das zwei Gründe haben. Entweder versteht die Verteidigung überhaupt nichts vom Auslieferungsverfahren, oder man muss sagen, diese Beschuldigung wird wider besseres Wissen erhoben. Ebenso ist es mit dem zweiten Punkt, der Ablehnung des ganzen Gerichts wegen Befangenheit, die sich darin geäußert haben soll, dass ein Antrag, Frau Wertheim in Meran durch einen Gerichtsarzt untersuchen zu lassen, abgelehnt worden ist und dass den Verteidigern in einem Gespräch mit dem Vorsitzenden dies vorausgesagt worden ist. Derartige Besprechungen, bei denen der Beamte auch einmal aus sich herausgeht, sind selbstverständlich vertraulicher Natur, und wenn dann solche Äußerung zum Ablehnungsantrag verwendet wird, so richtet sich das von selbst. Ebenso war die Frage des einen Beisitzers nach dem Verhältnis, in dem Justizrat Meschelsohn zur Firma A. Wertheim stehe, durchaus kein Beweis von Befangenheit. Dieser gänzlich unbegründete Ablehnungsantrag lässt nur die Schlussfolgerung zu, dass der Angeklagte seiner Schuld sich bewusst sei. Der Antrag ist von A bis Z unbegründet. Das mussten sich die Verteidiger als Juristen sagen, und wenn dann trotzdem ein solcher Antrag plötzlich in die Verhandlung hineinschneit, so müssen sich die Verteidiger sagen, dass er auf Juristen keinen Eindruck machen kann. Ferner erscheint es als ein geschickter, aber verwerflicher Theatercoup, dass von dem Angeklagten versucht wurde, die Sache Metternich zu einem Fall Wertheim zu machen. Er hat gewusst, dass Frau Wertheim die bestgehasste Frau in Berlin W. ist. Er wusste, dass wenn er den Spieß umdreht und diese Frau an den Pranger stellt, er damit die Aufmerksamkeit ablenkt und ein Streit beginnt unter dem Schlachtruf »Hi Wolf Metternich, hi Wolf Wertheim«. Das Hineinziehen der Interne aus dem Wertheimschen Haus in diese Hauptverhandlung ist vollständig ungerechtfertigt, denn von den zur Anklage stehenden Betrugshandlungen des Angeklagten fallen nur ganz wenige in die Ära Wertheim. Der Fall Wertheim muss für jeden Menschen, der die Sache übersieht, von vornherein ausscheiden. Wenn die Verteidigung auf anderem Standpunkt steht, so ist das verwunderlich. Es kam auf die Illustration der Glaubwürdigkeit der Frau Wertheim überhaupt nicht an, denn ihre Aussage in der ersten Verhandlung bestand für den Gerichtshof nicht. Gerade dies Hineinziehen des Falles Wertheim ist ein ungeheuerlicher Missbrauch der Garantien, die für einen Angeklagten geschaffen sind. Dass das ganze Privatleben der Frau Wertheim bis zu einer langen Zeit vorher hereingezogen werden sollte, war schon vorher in die Presse lanciert worden. Daraus ersah Frau Wertheim, was ihr bevorstand, und es war vorherzusehen, dass eine nervöse, überreizte Frau nach diesen Ankündigungen in der Presse und der Angabe aller möglichen Personen, die hier als Zeugen gegen sie auftreten würden, sich nicht bereit finden lassen würde, an Gerichtsstelle zu erscheinen. Die gesamten Beweisanträge in dieser Richtung hatten keinen Zweck, selbst wenn Frau Wertheim hier erschienen wäre. Und wie ist die Abwesenheit der Frau nun wieder ausgenutzt worden? Es waren widerliche, schmutzige Szenen, die hervorgeführt wurden, von denen wir aber gar nicht wissen, ob die Behauptungen wahr sind. Man führt Briefe der Tochter der Frau Wertheim vor, die aus einer Zeit größter Spannung zwischen Tochter und Mutter stammen, und man nötigte einen Staatsanwalt durch allerlei Vorhaltungen und Fragen, diesen Schmutz zu bestätigen. Ich muss mich bei dieser Gelegenheit gegen den Vorwurf verwahren, als ob die Staatsanwaltschaft in das Privatleben von Zeugen hineingestiegen sei. Ich hatte genug Material in der Hand, um dies tun zu können. Das weiß der Angeklagte genau. Mir ist auch über einen Zeugen mancherlei bekannt, ich bin aber nicht darauf eingegangen. Bei dem Zeugen Pauli war ich aber dazu verpflichtet, denn er hatte hier den Anschein erweckt, als sei er ein alter, verdienter Militär- und Lebenskenner, und er hatte bestritten, Heiratsvermittler zu sein. Er hatte auch bekundet, dass er dem Angeklagten jede Summe geliehen hätte. Es ist unglaublich, wie der Herr sich hier so aufspielen konnte. Ich bekomme von allen Seiten Nachricht darüber, welchen Geisteskind der Zeuge sei, und da muss ich doch die Glaubwürdigkeit dieses Herrn nachprüfen. Das ist wohl der einzige Fall, wo ich in das Privatleben hineingeleuchtet habe. Wie aber verhielt sich die Verteidigung in dem Fall der Zeugin Gustke? Gerade dieser zeigt, wie moralisch minderwertig, verwerflich und gemütsroh der Angeklagte vorgegangen ist. Er will auf die Brautschau fahren, geht zu einer Kokotte, lässt sich das Geld zur Reise nach Baden-Baden geben und schreibt von dort einen Brief, der falsche Angaben erhält und die Bitte um weiteres Geld vorbringt. Das ist Betrug, wie er im Buche steht. Da dieser Fall einer der schwersten für den Angeklagten ist, so ist mit aller Macht daran gearbeitet worden, diese Zeugin zu beseitigen. Man hat es sogar nicht verschmäht, in Balllokale zu gehen und dort Stoff gegen die Zeugin zu sammeln. Ende von Abschnitt 55.